Da sind wir wieder und weiter geht's wie versprochen mit einem Bericht von Weltsozialforum. Ja, Matze, du warst am Weltsozialforum, habe ich gehört, und vielleicht ja, kannst du einfach ein bisschen erzählen, wann das war und wo und was man da so macht. Ja, genau, das Weltsozialforum war dieses Jahr vor 2 Wochen in Tunis, also in Tunesien, in der Hauptstadt. Das Weltsozialforum ist ja allgemein so eine Zusammenkunft von sich als progressiv verstehenden Menschen aus sämtlichen Organisationen, die immer in verschiedenen Kontinenten denn sich treffen. Also es ist immer alle 2 Jahre das Weltsozialforum, wo halt aus allen Kontinenten und Regionen der Erde Leute kommen, und das Jahr dazwischen findet das meist dezentral statt. Das hat in den 90er Jahren, ich habe das genaue Jahr gerade nicht im Kopf, in Porto Alegre begonnen, als ganz dezidierte Gegenkonferenz zum Weltwirtschaftsforum. Also es war parallel zu dem Weltwirtschaftsforum immer, und da ging es halt darum, Alternativen zu diskutieren zu einer besseren Welt, die halt eben nicht auf dem Weltwirtschaftsforum diskutiert werden. Diesmal war das, wie gesagt, in Tunis, in einem Land, was ja gerade ziemlich große Umbrüche erlebt hat. Da waren dieses Jahr, habe ich vorher nochmal nachgelesen, 50.000 Leute. Also erst hieß es, dass es 30.000 waren. Wahrscheinlich haben sich da im Endeffekt 50.000 eingefunden. Das fand statt auf dem Gelände der Universität in Tunis. Und das war da total, also verschieden von der ganzen Ausrichtung auch. Also es gab da teilweise so kleine Zeltstädte, dann waren Veranstaltungen in ganz normalen Hörsälen. Dann gab es da irgendwie selbstorganisiertes Essen, Kunstaktionen, Vorlesungen, alles. Also das war total divers. Eigentlich ist es ja auch so, dass bei den Weltsozialforen eigentlich Regierungen außen vor bleiben sollten. Jetzt habe ich Berichte darüber gelesen und gehört, dass das in Tunis zumindest nicht ganz so funktioniert hat, wie das eigentlich gedacht war. Kannst du dazu was sagen? Das habe ich auch mitgekriegt. Ich habe das vor allen Dingen von einem Aktivisten gehört, der bei einer Veranstaltung auch so eine kleine Intervention versucht hat. Und zwar hat er auf einem Handout oder einem Flyer, den er später verteilt hat, das nochmal genauer erklärt. Und zwar war das so, dass die Regierung das ganze Ding ziemlich unterstützt hat, also sowohl finanziell als auch durch Sicherheitskräfte, wofür auch immer die notwendig gewesen sein sollen, aber auch indem sie zum Beispiel da ein Telefonnetz aufgebaut haben oder ein WLAN-Netz und all so ein Kram. Also die haben da schon echt massiv und infrastrukturell ziemlich unterstützt, oder mit dieser ganzen Universität halt. Und als Gegenzug, das war wohl die Bedingung, wurde halt von den OrganisatorInnen da vor Ort versprochen, dass es keine Kritik an der tunesischen Regierung geben wird. Und das hat man auch gemerkt. Also das war halt definitiv unter den 1.000 Veranstaltungen, die es da gab, während dieser 3 Workshop-Tage, war das nicht einmal das Thema. Das hat man wenn dann mitgekriegt, indem man mit Leuten da gesprochen hat. Ja, und bei 1.000 Veranstaltungen, also sind da so Kunst-Happenings und Vorlesungen, oder ist da auch ein bisschen mehr Interaktives so? Das war echt total verschieden. Also das ist immer so geregelt, dass da sich Organisationen registrieren können und dann einfach ihre Veranstaltungen anbieten können. Und das wird auch nicht zensiert oder so. Das wird dann einfach ein Programm zusammengestellt, die kriegen einen Raum zugewiesen und dann können die das machen. Und ich habe halt mehr so Workshops besucht, wo das dann schon interaktiver war. Also da waren dann meistens so kleine Inputs und hinterher dann Diskussionen entweder in Gruppen oder im gesamten Podium. Also so wie man das auch von normalen Podiumsdiskussionen hier kennt eigentlich. Gab es da auch Workshops, die für dich jetzt besonders wichtig erschienen und die dir in Erinnerung geblieben sind? Ja, meistens ist mir eigentlich ein Workshop in Erinnerung geblieben, der hieß Decolonizing the World Social Forum. Und da ging es darum, als Arbeitstitel, wer wie auf dem Weltsozialforum Wissen über das Weltsozialforum produzieren kann. Und also ging es darum, wer vor Beginn des Weltsozialforums da Themen setzen kann und wie da auftreten kann und wie das dann auch während dieses Forums läuft. Also es ist halt eine ganz klare postkoloniale Perspektive, die da vertreten wurde, dem gesagt wurde, dass es halt immer wieder die weißen, großen, finanzstarken Organisationen sind, die da auftreten können. Und das war auch diesmal so, mal abgesehen von ein paar kapitalistischen Organisationen wie die tunesische Telekom oder andere große Konzerne, die das mit gesponsert haben und somit auch auf sämtlichen Flyern und sowas drauf waren, waren halt die großen Finanzierer von den progressiven Organisationen, die Rosa-Luxemburg-Stiftung und die Friedrich-Ebert-Stiftung aus Deutschland. Und die waren dann auch echt auf sämtlichen Publikationen mit drauf als große Finanzierer. Und also man bekommt da in Tunesien einen Flyer von irgendeiner Organisation, die irgendwo in der Welt sitzt, und da ist dann das Rosa-Luxemburg-Logo drauf, oder? Es gab halt so allgemeine Publikationen, wie zum Beispiel das Programmheft oder so einen Orientierungsplan, also ein Kram, den halt wirklich alle 50.000 Leute da bekommen haben. Und das, was ungefähr genauso fett wie die Überschrift da drauf ist, sind halt dann diese Logos der Organisation gewesen. Hm. Was ich mich jetzt auch gerade frage, also 1.000 Workshops hast du, glaube ich, erwähnt, von denen einige interessant waren, einige sogar Kritik am Sozialforum selbst geübt haben. Was ist jetzt nun... Also was nimmt man dann mit, wenn man auf dem Sozialforum gewesen ist? Da treffen sich ja 50.000 Menschen, diskutieren, und was passiert danach? Also was erreicht man denn, indem man auf diesem Sozialforum gewesen ist? Also für mich persönlich war das vor allem eine Auseinandersetzung auch über das Weltsozialforum, weil ich da vorher halt nur mal in einem Seminar in der Uni was drüber gehört habe und das halt ein total anderer Einblick war, den ich jetzt bekommen habe. Also mir ist wirklich klar geworden, was das heißt, wenn ich da als weiße Person aus Europa bin und was für Probleme ich da habe und was für Probleme Leute aus anderen Regionen der Welt da haben. Und mir wurde auch klar, was diese Kämpfe, die wir uns alle gemeinsam auf die Fahne schreiben, wie zum Beispiel Antikapitalismus, für manche Leute was total Unterschiedliches bedeuten. Also das ist jetzt nicht mein Kampf, aber viele europäische Organisationen haben da irgendwie die Finanzkrise in Europa präsent sehen wollen, und für andere Leute ist das das Recht, dass sie ja nicht mal wieder ihre Familie sehen können, was sie unter diesem Kampf verstehen. Und das finde ich ziemlich krass, diesen Einblick zu haben. Oder was ich auch sehr beobachtet habe, ist bei den vielfältigen Veranstaltungen, die zu Gender-Themen stattfanden, also das muss man wirklich sagen, dass das viel vertreten war, dass Frauen, die unter verschiedenen aus verschiedenen Hintergründen kamen, diesen Kampf aber global so führen konnten und das echt gut geschafft haben, das zu vereinen unter diesem gemeinsamen Titel sozusagen, aber ihre eigenen unterschiedlichen Probleme da vor Ort gesehen haben. Hm. Nun ist es ja so, dass, wie du ja eben gerade gesagt hast, es werden Diskussionen geführt, es treffen sich Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt zusammen und diskutieren. Wird da auch etwas an Ergebnissen produziert, etwas an Zusammenarbeit gestaltet, was dann eben, also jenseits des Sozialforums, dann auch noch weiterlebt? Oder endet das dann eben mit dem letzten Tag und dann fahren alle wieder nach Hause und dann war es das? Ich glaube auch, das ist total unterschiedlich auf diesem Forum mit 50.000 Teilnehmern gewesen. Also ich habe manche Veranstaltungen gesehen, wo hinterher sich so kleine Grüppchen gebildet haben und Leute irgendwie Adressen ausgetauscht haben und diskutiert haben. Bei anderen Veranstaltungen ist es sofort verlaufen und bei wieder anderen Veranstaltungen, also ich war zum Beispiel auf einer Veranstaltung mit Salafisten und gemäßigten Muslimen und einer linken Jugendbewegung, und die haben natürlich kein Wort hinterher miteinander geredet. Also das war echt total divers. Weil du auch das jetzt gerade ansprichst, also hier in Zeitungen, ich glaube, das war die Taz, ich weiß aber auch, dass es in der Jungle World auf jeden Fall Titelstory war, das Sozialforum, gab es zumindest Aktionen, die, wie soll man das sagen, also die scheinbar antisemitisch waren oder vielleicht auch antizionistisch. Was mir da jetzt gerade einfällt, ist, es gab eine Aktion, da wurde auf der Israel-Fahne, also die war ausgebreitet auf dem Boden, und dann konnten Menschen dahin gehen, die bemalen, irgendwie kunstvoll verzieren, und am Ende des Tages wurde dann davon, also auch mit Füßen drauflaufen, und am Ende des Tages wurde dann davon ein Foto geschossen. Ich glaube aber auch, dass eine Israel-Fahne auch verbrannt worden ist auf dem Forum. Wie hast du das empfunden? Ja, also ich habe das so empfunden, dass das nicht nur ein scheinbarer Antisemitismus war, sondern ein ganz klarer Vernichtungswille, der ganz brutal da auch ausgetragen wurde. Also das mit dieser Flaggenverbrennung habe ich nicht mitbekommen. Das soll wohl auch außerhalb des Geländes passiert sein. Aber überall auf dem Gelände waren auf dem Boden durchgestrichene Davidsterne gesprayt. Es waren überall Israel-Flaggen auf den Boden gelegt, wo sich Leute die Füße drauf abtreten sollten. Die wurden dann teilweise entfernt, aber meistens wurde das auch toleriert von den Leuten. Und es gab zum Beispiel eine Bilderausstellung, wo dann Holocaust-Bilder neben Bildern aus Palästina gelegt wurden mit der Überschrift The Real Holocaust. Also das ist die Überschrift halt über den Bildern aus Palästina. Und das ging halt einfach gar nicht. Also das war auch so eine extrem aggressive Stimmung. Auch wenn wir da so Artikel verteilt haben, was wir dann gemacht haben, die da so drüber aufklären sollten, haben wir das definitiv uns nicht getraut, das direkt vor diesen Leuten zu machen, sondern wir haben die einfach hingelegt, weil das war so eine aggressive, aufgeladene Stimmung. Und es hieß anfangs, dass das wohl immer das Rahmenthema ist, also der Hugo Braun, der von Attac in diesem Ratssitz, der das ganze Ding koordiniert, dieses Weltsozialforum, der hat auch, um das irgendwie zu rechtfertigen, gesagt, ja, das ist halt das Thema in der Region. Aber das ging halt sehr, sehr viel weiter, dass es einfach so dermaßen benutzt wurde, dieses Forum, um so einen krassen Hass auf Juden einfach zu verkaufen. Und das fand ich wirklich sehr erschreckend und das hat mir das ganze Ding auch echt vermiest. Ja, das klingt also wirklich ziemlich schlimm. Aber um es vielleicht trotzdem mit, oder also fällt dir trotzdem noch irgendwas Positives ein? Also, oder würdest du sagen, dass sich das gelohnt hat oder dass zumindest diesen krassen Hass mitzuerleben? War das so eine bereichernde Erfahrung, dass es sich gelohnt hat, dahin zu fahren? Oder würdest du sagen, das ist eine Veranstaltung, die man eigentlich boykottieren hätte müssen, eben weil es dort halt so offenen, aggressiven Antisemitismus gab? Also ich glaube, man sollte dafür sorgen oder sich dafür einsetzen, dass das Weltsozialforum sowas wie einen politischen Grundkonsens bekommt. Also wo halt ganz klar wird, dass eben nicht einfach alle Organisationen sich da registrieren können und ihre Veranstaltung durchziehen können, sondern dass es halt klar ist, dass da für Hass und menschenverachtende Einstellungen kein Platz ist. Und dann wäre das auch nicht so, dass man da mit der tunesischen Regierung zusammenarbeiten würde und all so ein Kram. Also ich glaube, das würde der Weltsozialforum-Bewegung sehr viel weiterhelfen und dann würde ich da auch gerne nochmal hinfahren zu seinem Treffen. Ja, das ist doch trotzdem ein persönliches Ende. Ja. Ein hoffnungsvolles zumindest. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Auf jeden Fall danken wir dir dafür, dass du mit uns deine Eindrücke geteilt hast. Gerne. Und ich würde vorschlagen, bevor es dann weitergeht, machen wir vielleicht noch eine kurze Musikpause. So machen wir das. Es geht weiter mit Chumbawamba und ihrem Hit Enough is Enough.